In verschiedenen Volkswirtschaftszweigen der DVK werden im 200-Tage-Kampf weitere Erfolge erzielt. Im Ministerium für Elektroenergie wurde im Juni, dem ersten Monat des 200-Tage-Kampfes, 300.000 Kilowatt mehr Strom als in der Zeit des 70-Tage-Kampfes erzeugt. Das Vereinigte Maschinenwerk Yongsong übererfüllte den Plan für den ersten Monat mit 107,6% und das Vereinigte Chemiewerk Suncheon den Produktionsplan für Zuzeeisen im ersten Monat mit 140%. Das Vereinigte Vinalon-Werk 8. Februar übererfüllte durch die Aktivierung der Produktion von Erznatron durch das Salz, das mithilfe der unterirdischen Säule gewonnen wurde, den Plan für Juni mit 110% und die Schuhfabrik Wonsan bis zum 27. Juni ihren Juniplan mit 160%.